Die Weihnachtsüberraschung. Kriminalhörspiel von Tony McHale. Die einzig vernünftige Möglichkeit, oder? Außer einer von uns hat eine bessere Idee. Ja, eben. Ja, dann machen wir es auch so. Das nehme ich in die Hand. Sie wird nichts davon erfahren. Okay? Wir sprechen noch drüber. Bye. Hi. Oh, ich habe dich gar nicht gehört. Wie lange bist du denn schon? Gerade erst. Das macht man nicht. Was? Andere Leute belauschen. Du, ich bin gerade zur Tür reingekommen. Mit wem hast du denn gesprochen? Einem Kunden. Probleme? Nein. Es hörte sich aber so an. Nein, alles bestens. Wer wird nichts davon erfahren? Bitte? Ja, weil du was in dem Sinn gesagt hast. Das ist zu kompliziert. Probier's. Nicht wichtig. Selbst schuld, wenn man andere Leute belauscht. Wie oft soll ich denn noch sagen, ich bin gerade eben... Ach komm, ich mach bloß Spaß. Willst du ausgehen oder soll ich uns was machen? Mach uns was. Ja, okay. Abby? Mhm? Was hast du noch gehört? Was? Wieso? Von meinem Telefonat. Nichts. Wieso? Nur so. Vierter Stock. Lift fährt aufwärts. Zum Kotzen das Gedudel. Und ob. Warum immer an Weihnachten? Zu Ostern lassen sie ja doch auch in Ruhe. Fünfter Stock. Kommst du heute Abend? Klar, begeh doch kein berufliches Harakiri. Chris wird entzückt sein. Fang nicht davon an. Ich sag ja nur. Wenn er hört, dass Patrick auch kommt, wird die Begeisterung schlagartig nachlassen. Ich dachte, der setzt keinen Fuß mehr in die Firma. Ja, sie ist anders überlegt. Sechster Stock. Na, dann vermute ich mal, dass Patricks Geschäfte blühen und er den Kopf wieder hochhält. Kein Kommentar. Sprecht ihr über deine Arbeit? Naja, schon. Dachte ich mir. Aber ich möchte den Job hier nicht verlieren, zumindest noch nicht jetzt. Hast du was im Petto? Mal sehen. Aber wenn bei Patrick das Geschäft wirklich blüht? Sag bloß, dass du dann bei ihm einsteigen willst. Warum nicht? Weil nichts eine Ehe sicherer ruiniert. Woher weißt du das denn so genau? Hat sich rumgesprochen. Außerdem habe ich deinen Patrick doch hier in Aktion erlebt. Der legt sich ja noch mit einem Baby im Körbchen an, wenn es ihm widerspricht. Hat sich geändert. Ach. Seit er sein eigener Boss ist, ist er viel ruhiger. Also, bis zum Landstand. Ja, okay. Willkommen im Venture-Programm. Bitte geben Sie Benutzerkennung und Passwort ein. Hello, Abby. Hello. Das Programm ist geladen. Hier, für dich. Kleines Vorweihnachtsgeschenk. Chris, bist du verrückt? Wieso? Du kannst mir doch nicht ständig was schenken. Ich zeige dir meine Anerkennung. Wofür? Deine Fähigkeiten. Chris, das Programm ist noch lange nicht fertig. Das ist eine Zeitfrage. Ja, hoffentlich. Aber es wird noch vor Weihnachten, ja? Ich tue mein Bestes. Mehr ist auch nicht nötig. Aber wir sind noch nicht über den Berg und bitte, kein Getrommel, bevor wir nicht sicher sind, dass es steht. Man muss die Medienmeute scharf machen, eine Erwartungshaltung schaffen. Sonst können wir das Ganze lassen. Bitte, zu meiner Beruhigung, ja? Okay, dir zuliebe. Danke. Machst du das jetzt auf? Ja, klar. Oh nein, also, Chris, also ich möchte das nicht. Ist übrigens eine Goldfeder, damit du mir auch was Goldiges zu Weihnachten schreibst, klar? Chris, ich bin eine glücklich verheiratete Frau. Wieso? Hast du dir einen neuen Mann zugelegt? Patrick kommt heute Abend mit. Tja, dass wir die besseren Hälften zugelassen haben, war wohl ein Fehler. Du musst ein bisschen aufpassen, Abby. Wieso? Ich habe gehört, wie er irgendwann gesagt hat. Eine andere hätte ja schon gefeuert. Ich hab's auch gehört. Das macht es nicht leichter. Du kannst es ihm nicht verdenken. Patrick ist sein Konkurrent. Nicht in derselben Liga. Chris ist scharf auf dich. Du kannst nur entweder mit ihm schlafen oder ihn wegen sexueller Belästigung anzeigen. Und meinen Job mit Sicherheit loswerden. Irgendwas scheint fällig zu sein. Ja, nur was. Ja, wenn es am Heiligabend eine Maschine gibt, nur bestens. Und wie lange fährt man von Faro nach Sagres? Nein, komm, wahrscheinlich mieten wir einen Wagen, hm? Ja, gut dann. Patrick! Hören Sie, ich melde mich später nochmal. Ja, gut, ja, machen Sie das, hm? Ich hab dich überhaupt nicht gehört. Ich muss mich schnell umziehen wegen der Weihnachtsparty im Büro. Deswegen bin ich auch früher dran. Ah, ganz vergessen. War das ein Reisebüro? Wie kommst du denn darauf? Sag schon. Warum musst du es denn so dringend wissen? Weil mir im Moment der Gedanke kommt, du könntest ohne mich abhauen. Als ob ich das fertig brächte. Besser, du weißt es nicht, glaub mir. Ich möchte aber gern wissen. Oh komm, Abby, hab schon Vertrauen, okay? Also, ab in die Badewanne. Wenn du brav bist, darfst du mir auch den Rücken schrubben. Weiß Chris, dass ich mitkomme? Was? Ob Chris Hughes weiß, dass er heute Abend das Vergnügen hat mit mir? Ja, ich hab's ihm heute früh gesagt. Und, was hat er gemeint? Nichts weiter. Wieso? Naja, weil er es vielleicht nicht so lustig findet, wenn ich auf einer Party seiner Firma auftauche. Du bist mein Mann. Außerdem ist der Abend dazu da, dass wir uns alle amüsieren. Aber du betrinkst dich nicht, ja? Natürlich nicht. Oder wirst laut, weil du doch schon geladen bist, wenn du nur in seine Nähe kommst. Weil der Mann ein Arschloch ist. Wissen wir alle. Nur muss ich mit ihm arbeiten. Beim letzten Mal hast du ihm Ohrfeigen angedroht. Ja, leider nur angedroht. Ich will keine Wiederholung. Ich werde ein Sunnyboy sein. Ja, komm weg, pass auf. Was? Sag mal, bist du verrückt? Mit dem Föhn so ein Bad rumzuschlenkern? Ich sitz noch in der Wanne. Bin schon fertig. Ob du mir dann noch den Rücken schrubbst? Aber vorsichtig, spritz nicht rum, ja? Übrigens, ich habe ein Gerücht gehört, dass ICS an einem neuen Programm arbeitet. An neuen Programmen arbeiten wir ständig. In einem besonderen Programm, bei dem erheblich geringere Betriebskosten für Mobiltelefone rausschauen sollen. Nur noch ein Viertel von dem, was Vodafone und Cellnet verlangen? Na und? Stimmt das? Nicht, dass ich wüsste. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht sagen. Betriebsgeheimnis. Hör mal, du warst lang genug in dem Laden, um die Spielregeln zu kennen. Die Idee war, dass du bei mir einsteigen würdest. Wenn wir es uns leisten können, Patrick. Bald, mein Schatz, bald. Sag mal, übrigens, nennst du das Schrubben? Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Danke. Vielen Dank. Also, ich werde Ihre gute Laune nicht mit einer langen Rede ruinieren. Ich möchte nur kurz dreierlei sagen. Erstens, im zu Ende gehenden Jahr haben wir eine Umsatzsteigerung von 18% zu verzeichnen. 4 mehr als angepeilt. Zweitens, die Zielvorgabe für das nächste Jahr beträgt 20%. Da müssen Sie sich schon selbst Beine machen, damit Ihnen die Bonusse nicht davonlaufen. Wir sind doch auf Sprints trainiert. Dann frage ich mich nur, Frank, wie Sie es hinkriegen, jeden Tag pünktlich um 5 Uhr im Whitehorse aufzukreuzen. Mich findet da ja nur, wer selber dort aufkreuzt. Naja, mein dritter und letzter Punkt könnte Sie ja vielleicht dazu bringen, das Pub erst um 6 Uhr anzusteuern. Ich spreche von unserem Venture-Programm, welches der Welt in kürzester Zeit kundgetan und noch im alten Jahr anlaufen wird. Und wenn Sie nächstes Jahr um diese Zeit feststellen, dass Sie bei 30% plus gelandet sind, ich habe Sie hiermit gewarnt. Okay? Und jetzt viel Spaß, ein frohes Weihnachtsfest und ein neues Jahr, in dem die Konkurrenz nur noch mit dem Fernglas zu finden ist. Danke. Hi, Susan. Haben wir was versäumt? Kaum. Wo war die denn so lange? Abby muss ihr Haar doch immer zweimal waschen. Chris hat gerade seine Ansprache losgelassen. Und das letzte Jahr zum besten aller Jahre erklärt. So ist es. Nur, dass das nächste natürlich noch besser wird, mit Hilfe des Venture-Programms. Moment mal, was hat er gesagt? Nur, dass es noch in diesem Jahr losgeht damit und dass es die Konkurrenz niedermähen wird. Das gibt's doch nicht. Hast du gewusst, Susan, dass er es publik macht? Natürlich nicht. Wovon sprecht ihr? Ach, von einem Programm, an dem Susan und ich sitzen. Und zwar? Ich muss jetzt erstmal. Ich auch. Ich geh mit. Wir sind gleich wieder da. Ja, das kennen wir. Ah, Kellner. Bitte ein Glas Wasser. Kellner. Idiot. Hier kommt die Rettung, Patrick. Ich habe eine ganze Flasche bei mir. Ah. Und, wie geht's? Bestens. Probleme gelöst? Ja, längst. Waren Anlaufschwierigkeiten. Freut mich zu hören. Ja? Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich dachte, du siehst sie am liebsten am Burgen. Ich spreche von seriöser Konkurrenz. Du warst schon immer ein Klugscheißer. Du hast noch nie die Wahrheit vertragen. Ich bin nur froh, dass ich nichts mehr mit dir und deinem Laden zu tun habe. Deine Frau scheint es nicht zu stören. Das hört bald auf. Mach dich nicht lächerlich. Sie will weg. Den Eindruck habe ich nicht. Das war immer geplant. Dass sie für dich arbeitet? Ja. Patrick, 3 Monate. Sagen wir, bis Ende März. Dann bist du erledigt. Ach nein. Abby hat nichts übrig für Loser. Du meinst, du bist bei ihr der Winner, hm? Du warst von Anfang an hinter ihr her. Gebrauch doch mal zur Abwechslung deinen Verstand, Patrick. Oder denkst du im Ernst, deine Frau lässt eine Sache im Stich, mit der sie sich in der Branche nach ganz oben katapultiert? Leist mir mal die Bürste. Moment. Sag mal, weiß ja. Patrick wirklich Danke. Nichts? So gut wie nichts. Und wie hast du das geschafft? Einfach die Klappe gehalten. Sollten wir ja wohl auch. Also ich fühle mich nicht mehr dran gebunden. Nachdem Chris heute Abend selbst losgeplärrt hat. Ich glaube, Patrick denkt, wir entwickeln irgendein System, mit dem der Preis für das Telefonieren mit Handys gesenkt werden soll. Dass die Sache viel weiter bis zum eigenen Satellitennetzwerk geht, davon weiß er nichts. Und Patrick wird auf der Strecke bleiben? Nicht nur er. Aber das musst du ihm doch sagen, oder? Er schwimmt ziemlich oben auf im Augenblick. Hat sogar Reisepläne für Weihnachten. Wohin fahrt ihr denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe sie mal ein bisschen vermasselt. Er wollte mich wohl überraschen. Nein, wie romantisch. Ich kann ihm jetzt nichts sagen. Na, vielleicht wird das Ganze sowieso ein Flop. Und wann weißt du das? Wenn es nach Chris geht, bis Weihnachten. Aber mit einiger Sicherheit zu Jahresbeginn. Dann lass dich erst mal wohin auch immer entführen und entscheide dann, je nachdem. Ja. Dieser wachsweiche Komiker, wie der hinter dir her ist. Ach was. Ach, natürlich, das weiß doch jeder. Egal. Ich stehe jedenfalls nicht auf ihn. Das sieht er anders. Wieso? Er denkt kaum, dass euer Venture-Programm läuft, gibt's nur noch das und dich und ihn. Und ich bin abgemeldet. Denkst du das auch? Nein. Gut. Kannst du wirklich fahren? Klar. Ich habe 2 Gläser getrunken, vielleicht 3. Obwohl mir durchaus nach mehr zumute war. Vor allem nach dem Gespräch mit Chris. Hör zu, Patrick. Was das Venture-Programm betrifft... Du musst nichts erklären, Abby. Ich möchte aber. Ich habe bisher den Mund nur gehalten, weil man sich auf dich verlassen können soll. Ja. Aber wir sind verheiratet und... Ich hätte ja etwas sagen sollen. Nein. Wenn Chris das gemerkt hätte, wärst du auf der Stelle geflogen. Außerdem habe ich doch mitbekommen, wie sehr du dich reingehängt hast. Und dann soll ein anderer absahen. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es überhaupt hinhaut. Egal. Du machst dir einen Namen damit. Und wenn es bei mir schief geht, ist es für dich umso wichtiger. Oh, da ist gerade ein Anruf. Hier spricht Peter Collins von Portland Finanzierungsservice. Mr. Jackson, ich habe den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen, leider ohne Erfolg. Es ist dringend. Bitte rufen Sie mich so bald wie möglich zurück. Besten Dank. Wer ist Peter Collins? Peter Collins? Portland Finanzierungs, was weiß ich. Ah. Na? Was? Wer er ist? Neuer Kunde. Wichtig? Und wie? Abby, ich habe dir doch Susan zugeteilt. Ich sehe mich trotzdem noch nicht am Ziel, Chris. Ich habe mit den Bossen gesprochen. Und die wollen sich nicht lumpen lassen. Das Doppelte deines bisherigen Bonus, wenn du es bis Weihnachten schaffst. Wenn ich bis dahin überlebe, ja. Für mich, Abby. Hm? Ich werde mein Bestes tun. Was heißt, dass du heute bis spät im Büro bist? Vermutlich. Warum? Dann bleibe ich auch. Und wir trinken noch irgendwo ein Glas zusammen. Oh, ich werde bestimmt schrecklich müde sein, Chris. Ein Drink, Abby. Hallo? Wo bist du denn? Auf dem Nachhauseweg. Und? Wo warst du so lang? Ich habe lang gearbeitet und dann noch ein Glas getrunken. Mit wem? Rebecca und Susan. Ach, das ist ja witzig. Rebecca hat eben hier angerufen und wollte dich sprechen. Was sage ich denn? Mit Susan. Ich habe mir allmählich Sorgen gemacht. Ich möchte mit der Arbeit nicht erst am letzten Tag vor Weihnachten fertig werden. Falls du Pläne hast. Habe ich, stimmt. Sag sie dir aber nicht. Beeil dich. Ich brauche dich für ein paar Dinge. Sei so gut. Und unterschreib das. Mhm. Was ist denn das? Eine Lebensversicherung. Noch eine? Wozu denn? Weil man sie besser abschließt, solange man kann. Und wir können? Wir müssen können. Schon wegen der Steuer. Patrick, wenn das Venture-Programm funktioniert... Ändert sich nicht das Geringste. Ich bin doch nicht blöd. Das habe ich auch nie gesagt. Ich habe genau gewusst, dass da was in der Mache ist und habe meine Maßnahmen getroffen. Was für Maßnahmen? Das wirst du schon noch merken. Nicht mal dein fabelhafter Chris Hughes wäre darauf gekommen. Ja, unterschreib schon, ja? Ja, wo denn? Da. Ja, und da nochmal. Ja. Ey, das ist aber mal ein nobles Schreibwerkzeug. Wo ist denn das her? Weiß ich nicht mehr. Habe ich schon ewig. So, ich sehe es zum ersten Mal. Wo noch? Ah, da. Okay. Das war's fürs Erste. Patrick? Patrick? Sonst noch was? Nein, sie ahnt nichts. Patrick? Sie... Abby? Wer war denn das? Hör zu. Mit wem hast du gesprochen? Jemand, der etwas für mich arrangiert, okay? Nein, nicht okay. Es ist 3 Uhr nachts. Willst du es wirklich hören? Ja. Ich plane das insgeheim seit Wochen. Du willst es einfach platzen lassen. Mit Telefonaten um 3 Uhr nachts. Na schön. Aber beklag dich dann nicht, wenn es keine Überraschung mehr ist. Weihnachten. Was? Der Weihnachtstrip nach Portugal. Ja. Ja, allerdings. Woher hast du denn das? Ich hab dich doch neulich telefonieren hören. Die ganze Mühe vergeblich. Nein. Doch, wenn du schon weißt. Ich weiß vor allem nicht, mit wem man um 3 Uhr nachts darüber telefonieren muss. Da ja Reisebüros um die Zeit im Allgemeinen geschlossen sind. Es war kein Reisebüro. Sondern? Kannst du es nicht einfach lassen, Abby? Die Luft ist sowieso raus. Nein. Ich will's wissen. Okay. Sagt dir der Name Peter Collins was? Sollte er? Er ist ein Kunde. Einer von den Machern bei der Portland. Na, und Peter hat sich was in Portugal zugelegt. Einem anscheinend noch ein Traumhaus. Er hat es mir für uns angeboten. Ich sollte ihm bis spätestens heute Bescheid sagen. Zufrieden? Nein. Als ich ihn heute Nachmittag nicht erreichen konnte, hat man mir gesagt, ich soll es heute früh nach 2:30 versuchen, wenn er aus dem Casino zurück ist. Na, und das habe ich gerade getan. Und warum hat er aufgelegt? Was weiß ich. Wahrscheinlich hat er gedacht, irgendein Fremder wäre in der Leitung. Oder weil er vermuten konnte, dass ich dir noch nichts davon erzählt habe. Tut mir leid. Schon gut. Es ist nur, weil ich dachte... Was? Ach, ich weiß auch nicht. Aber wenn es ein Trost ist, du hättest es mir so oder so sagen müssen. Wieso? Wegen meiner Arbeit. Wenn wir vor Weihnachten fahren wollen, dann kann es schwierig werden. Nein. Am 2. Wir fahren am 2. Weihnachtsfeiertag. Bells will be ringing. Sad news. Oh, what a Christmas. Alles in Ordnung, Abby? Ja, danke. Woanders mit deinen Gedanken? Nein. Ach, aber bei diesen Zahlen, ich komme noch nicht dahinter. Wo ist Susan? Holt Kaffee. Die Entwicklung hat ihre Fühler ausgestreckt. Die Konkurrenz scheint wirklich nicht zu wissen, was wir im Schilde führen. Es sollte eine Überraschung sein. Eine Überraschung. Eine Überraschung. Nein, wie romantisch. Und wenn's bei mir schief geht, ist es für dich umso wichtiger. Nein, wie romantisch. Für mich, Abby. Tu's für mich, ja? Sie ahnt nichts. Abby? Schon gut. Abby, dein Kaffee. Ohne Zucker, wie gewünscht. Ach, danke, Susan. Größeres Problem? Ich hoffe nicht. Bring dich nicht um, Abby, es lohnt sich nicht. Nein. Was ist los mit dir? Ich bin nur sowas von vernagelt. Also, mit Kaffee halte ich mich bis zum neuen Jahr nicht mehr auf. Hier habe ich was Besseres. Immer gut drauf, unsere Rebecca, was? Na ja. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht verheiratet bin wie ihr beiden. Übrigens, was wolltest du neulich Abend von mir? Neulich Abend? Ja, Patrick hat mir erzählt, dass du angerufen hast. Ach, ich weiß nicht mehr. Kann nicht so wichtig gewesen sein. Ich habe an dem Abend noch ein Glas mit Chris getrunken. Was du nicht sagst. Ja, blöderweise. Aber wenn Patrick fragt, war ich mit dir zusammen, Susan, okay? Klar. Aber das bedrückt dich doch nicht. Nein. Sondern? Es ist Patrick. Habt ihr euch verkracht? Nein, nein, das nicht. Sondern? Es ist mehr ein Gefühl. Ich glaube, er verbirgt irgendwas vor mir. Er ist anders als sonst. Als er vom Venture-Programm erfahren hat. War stinkwütend? Nein, Gegenteil. Er war voller Verständnis, fand es richtig, dass ich ihm nichts davon erzählt habe. Sei doch froh. Ja, aber es passt nicht zu ihm. Normal wäre, dass er explodiert. Vielleicht wird er alt? Vielleicht. Ja, und dann erwische ich ihn dabei, dass er um 3 Uhr nachts telefoniert. Mit wem denn, um Himmels Willen? Einem Menschen in Portugal, der uns sein Haus zur Verfügung stellt. Na und? Nachts um 3? Hat er es nicht erklären können? Ach, doch, natürlich. Er hat gesagt, es war die einzige Zeit, zu der er den Mann erreichen konnte. Mein Gary dreht sich nachts um 3 höchstens auf die andere Seite. Also ein Mann, der einen über Weihnachten nach Sagres entführt, hat bei mir schon gewonnen. Bei mir auch. Hier ist nochmal Peter Collins. Ich muss Sie dringend sprechen. Ich kann wahrscheinlich erreichen, dass bis zum Jahreswechsel nichts passiert, aber das ist das höchste der Gefühle. Rufen Sie mich bitte so bald wie möglich bei der Portland zurück. Ich kann wahrscheinlich erreichen, dass bis zum Jahreswechsel nichts passiert. Und, wenn's bei mir schief geht? Ist es für dich umso wichtiger? Alles in Ordnung, Abby? Heute früh, nach 2:30 versuchen. Sagres an Weihnachten. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Das muss endlich aufhören. Am 2. Weihnachtsfeiertag. Wegen sexueller Belästigung. Lebensversicherung. Kleines Weihnachtsgeschenk. Rebecca, ich bin's. Verzeih, dass ich bei dir zu Hause anrufe. Bitte sag Chris, dass ich heute ein bisschen später komme. Einen Zahnarzttermin, den ich vergessen habe. Ja, Mrs. Jackson? Ich habe dieser Tage auf Wunsch meines Mannes einen Antrag auf eine weitere Lebensversicherung unterschrieben. Ja, ich war einfach nicht bei der Sache und wollte ich fragen, um welche Summe es sich genau handelt. Sind Sie sicher, dass das über uns gegangen ist? Ich denke doch. Bitte die Unterlagen, Jackson. Der Vorname Ihres Ehemanns? Patrick. Patrick. Ich kann mich täuschen, aber ich erinnere mich nicht, dass wir kürzlich mit einer Lebensversicherung für Sie befasst gewesen wären. Ihr Mann kann sich natürlich an eine andere Gesellschaft gewendet haben. Ich erinnere mich an den Namen Ihrer Firma auf dem Umschlag. Na, dann habe ich vielleicht einfach gefehlt an diesem Tag. Das ist noch eine... So, wozu denn? Weil man sie besser abschließt, solange man kann. Ach, und wir können, ja? Wir müssen können. Schon wegen der Steuer. Noch eine? Noch eine? Sie ahnt nichts. Ich hatte recht, Mrs. Jackson. Sie hatten bei uns nur die eine Police und die wurde ja vor einem halben Jahr storniert. Storniert? Wieso? Der übliche Grund. Nichtbezahlung der monatlichen Raten. Aber wir hatten einen Dauerauftrag bei der Bank. Der wurde widerrufen. Von wem? Von Ihnen und Ihrem Mann. Ich habe nichts dergleichen getan. Wir wurden fraglos von Ihrer Bank entsprechend verständigt. Wir sind ja nicht daran interessiert, Lebensversicherungen platzen zu lassen, im Gegenteil. Ja, aber wie ist das denn möglich, wenn ich nichts davon weiß? Das müssen Sie mit Ihrer Bank abklären. Ja. Es tut mir leid, Mrs. Jackson. Ja, hören Sie, was habe ich denn dann vergangene Woche unterschrieben? Bitte, das hier. Ich verstehe nicht. Haben Sie es denn nicht gelesen? Nein. Das sollten Sie aber. Was? Sie sollten doch zur Kenntnis nehmen, worunter Sie Ihren Namen setzen. Ich habe Sie verstanden. Aber was ist das denn nun? Der Rückkauf Ihrer Rentenversicherung. Der Scheck wurde gestern ausbezahlt. Oh, Oh, entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte. Nein, sie ahnt nichts. Nein, wie romantisch. Am zweiten. Wir fahren am zweiten Weihnachtsfeiertag. Macht man nicht. Andere Leute belauschen. Das macht man nicht. Andere Leute belauschen. Verstanden? Eine zweite Hypothek? Ja, Mrs. Jackson. Aber wozu? Warum? Das stand nicht zur Debatte. Sie haben einfach eine zweite Belastung akzeptiert. Also aus unserer Sicht besteht kein Risiko. Es gibt die Sicherheit auf dem Haus und Ihre Beschäftigungssituation gilt auf absehbare Zeit ebenfalls als durchaus gesichert. Ach, was wissen Sie von meiner Beschäftigungssituation? Ja, uns mit Ihrer Firma in Verbindung gesetzt. Einen Moment. Ja, hier, ICS. Man hat dort keinen Zweifel daran gelassen, dass Sie eine gefragte Mitarbeiterin sind. Aber mich hat niemand gefragt. Es ist in solchen Fällen durchaus üblich, dass wir uns mit den Arbeitgebern kurzschließen. Aber ich wollte keine zweite Hypothek. Ja, das hätten Sie aber dann mit Ihrem Mann besprechen müssen. Aber Sie können doch nicht mir Geld leihen, ohne dass ich davon weiß. Das ist nicht der Fall. Hier? Hier ist Ihre Unterschrift. Aber... Na, das ist sie doch. Ja. Ja, aber ich erinnere mich nicht, unterschrieben zu haben. Tja, aber wie gesagt... Moment... Ja, ja, doch, ich habe etwas unterschrieben, stimmt, ja. Aber nicht einen Antrag auf eine zweite Hypothek. Wir wollten die Modalitäten der Rückzahlung ändern, hat er mir gesagt. 70.000 Pfund auf einen Schlag abzahlen gegen entsprechend niedrigere Monatsraten. Bedauere, Mrs. Jackson, ja? Sie haben nicht 70.000 Pfund zurückgezahlt, sondern geliehen. Das ist ausgeschlossen. Das können Sie nicht. Tut mir leid, aber... Sie können mir nicht Geld leihen, das ich gar nicht will. Das akzeptiere ich nicht. Machen Sie das auf der Stelle rückgängig. Dafür ist es zu spät, Mrs. Jackson. Der Scheck wurde gestern eingelöst. Bist du okay? Nein. Der muss ja heftig gebohrt haben. Was ist los? Ich weiß nicht, ich bin total... Susan, komm mal, ich habe ein Gespräch. Ist sie nicht gut? Sie war beim Zahnarzt. Der muss ihr ziemlich zugesetzt haben. Das ist es nicht. Ich war nicht beim Zahnarzt. Abby, was ist denn? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Er hat unsere Lebensversicherung platzen lassen und meine Rentenversicherung. Und ach, von wem sprichst du? Von Patrick. Ich verstehe es nicht. Er spielt mit unserer Existenz. Braucht er Kapital für sein Geschäft? Dann muss er mich doch fragen. Ja, das sollte er wohl tun. Aber das ist nicht sein Stil, oder? Besprech das mal in Ruhe. Am besten in der gemütlichen Kneipe in Portugal. Ich frage mich, ob ich überhaupt gemeint bin. Was? Du, als ich ihn zufällig telefonieren hörte, da war von einem Flug am Heiligabend die Rede. Und zu mir hat er vom zweiten Weihnachtsfeiertag gesprochen. Vielleicht nimmt er ja eine andere mit. Hör mal, Abby, du hast die letzte Zeit geschuftet wie verrückt. Du bist... Er hat sich, ohne mir ein Wort zu sagen, 70.000 Pfund unter den Nagel gerissen. 70.000? Darf man den Damen bei ihrem weihnachtlichen Plauschgesellschaft leisten? Sie kommt gerade vom Zahnarzt. Oh je, ich habe gehört. Kannst du es aufholen? Es gibt nichts aufzuholen. Das Programm wird nicht fertig. Was denn, wie denn? Und besser, du nimmst es auch wirklich zur Kenntnis. Verzeihen Sie, Susan. Ich möchte mit ihr unter vier Augen sprechen. Na klar. Dann mache ich an den Kundensegmenten im Venture weiter, Abby. Völlig egal, du kannst dir auch was völlig anderes suchen. Was soll denn das heißen? Dass ich in einer kleinen häuslichen Krise stecke. Wen wundert's? Und dass die für den Augenblick Vorrang hat vor allem anderen, einschließlich Venture Program, das, wie gesagt, sowieso nicht funktionieren wird. Moment. Würdest du das bitte wiederholen? Chris, ich habe dir gesagt, du sollst mit der Ankündigung noch warten, aber nein, du musstest schon auf der Weihnachtsparty damit losdröhnen. Ja, man muss die Leute scharf machen, wenn man was Großes in petto hat. Man hat aber nichts Großes in petto und nicht mal was Kleines. Was ist los mit dir? Du musst, um nur die Kosten reinzuholen, die Gesprächsminute dreimal teurer verkaufen als Vodafone oder Cellnet. Unsere Arbeit basiert auf falschen Zahlen, habe ich festgestellt. Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Wer das vermurkst hat, bekomme ich noch raus, aber es spielt letztlich keine Rolle. Vergiss die ganze Sache so schnell wie möglich. Und jetzt, wenn du erlaubst, möchte ich gerne... Wohin willst du denn? Mich um mein Leben kümmern. Warte, du kannst mich nicht einfach damit sitzen lassen. Abby, es geht um Kopf und Kragen. Vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Du hast mich bedrängt. Ständig. Das hast du getan. Ich habe dir ein paar kleine Geschenke gemacht, weil ich dich mag. Und du hast sie genommen. Was fällt dir denn ein, du undankbares... Undankbar, ja. Nur zu. Was denn noch? Als Patrick gegangen ist, hätte ich dich leicht vor die Tür setzen können. Aber das passte nicht in dein Programm, weil du mich ins Bett kriegen wolltest. Na und? Ist das ein so schlimmer Gedanke? Was deine Person betrifft, allerdings. Und deine Geschenke habe ich dir nur deshalb nicht um die Ohren geschlagen, weil ich meinen Job behalten wollte, verstehst du? Aus keinem anderen Grund. Und jetzt lass mich bitte vorbei. Peter Collins, es ist dringend. Wenn es am Heiligen Abend eine Maschine gibt? Na, bestens. Also ein Mann, der einen über Weihnachten nach Zagreb entführt, hat bei mir schon gewonnen. Das hätten Sie aber dann mit Ihrem Mann besprechen müssen. Nein, am zweiten. Wir fahren am zweiten Weihnachtsfeiertag. Hat bei mir schon gewonnen. Susan, ich bin's. Sag mal, habe ich dir und Rebecca eigentlich erzählt, wohin in Portugal wir fahren wollten? Nein? Schon gut. Nur so. Nein, alles okay. Bye. Abby! Du bist früh zu Hause. Entspannungsbad? Na, Heiligabend. Da streckt doch jeder die Waffen ein bisschen früher. Du ja auch. Bist du denn durch mit deinem Programm? Oh ja, in jeder Hinsicht. Soll heißen? Es ist gestorben, es haut nicht hin. Im Ernst? Ja was, so viel Mühe für nichts und wieder nichts. Wie es so geht im Leben. Was ist passiert? Ich habe mit falschen Zahlen gearbeitet. Hast du sie nicht überprüft? Doch, gestern und heute nochmal. An sich nicht meine Sache, das hätte gemacht werden müssen, als wir mit dem Ganzen angefangen haben. Ich war für das Programmdesign verantwortlich, nicht für die Datenbasis. Aber was soll's. Das scheint dich wenig aufzuregen. Ich bin sogar erleichtert. Es war zu teuer erkauft, was uns betrifft. Ich wollte nichts dazu sagen. Nicht deine Art normalerweise. Zu viel im Kopf? Pläne? Pläne? Eine Reise? Und es ist ein Jammer, dass ich dich nicht mehr damit überraschen kann. Fraglos. Noch was anderes los, Abby? Ja. Was? Ich dachte, das könntest du mir sagen. Du bist down, hm? Das verstehe ich. Aber heute Abend gehen wir aus zum Essen und schauen bei Susan und Gary vorbei, hm? Bring ihnen ihre Geschenke. Sag mal, apropos, hast du eigentlich einen Truthahn gekauft? Habe ich einen Truthahn gekauft? Naja, für morgen. Wir fahren erst übermorgen. Ach. Ja. Und, hast du jemanden eingeladen? Deine Mutter? Ich habe sie nicht gesprochen. Außerdem kannst du sie nicht ausstehen und was das betrifft, sie dich auch nicht. Sie hat dich immer für einen falschen 50er gehalten. Naja, jeder Mensch kann sich irren. Selbst deine reizende Mutter. Oder ich selbst. Nicht auf den Kopf gefallen, charmant, gutes Aussehen, ehrgeizig. Alles vorhanden soweit, um einen zu täuschen. Nur eben nichts dahinter, stimmt's? Ich verstehe deinen Frust, aber lass es nicht an mir aus, Abby. Warum denn nicht? Zur Abwechslung. 7 Jahre lang hast du es mit mir gemacht. Halt! Kannst du mir das Handtuch geben? Du hast ja schon gepackt. Ja, ich wollte nicht bis zur letzten Minute warten. Normalerweise überlässt du es mir. Ich wusste ja, dass du viel um die Ohren hast. Wie aufmerksam von dir. Oh ja, bin ich, wenn man mich lässt. Wozu der Föhn? Wäscht dir die Haare? Keine Eile, bleib noch drin. Aber nicht bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, bitte. Du könntest mal witzig sein. Ich bin's immer noch, wenn man mich lässt, wie gesagt. Nein, die meiste Zeit bist du schwer zu ertragen. Zu beschäftigt, damit anzugeben. Und dann noch mit ansehen müssen, wie ich nach einem eher flauen Studium senkrecht gestartet bin. Dabei selbst nichts Richtiges zu Wege bringen. Das muss dir schon schwer gestunken haben. Mach das Ding aus. Aber man bekommt nichts geschenkt. Und da du das nie begriffen hast, versuchst du es mit anderen Mitteln. Aber wovon sprichst du? Tja, mal überlegen. Spreche ich vom traurigen Zustand der Wirtschaft oder vom allgemeinen Werteverlust? Halt nein! Ich spreche von dir und Rebecca. Von... wie? Mir und Rebecca? Wie lange geht das schon? Wieso? Gar nicht. Hör mal, Abby. Drin geblieben. Das ist ja lächerlich. Du bleibst in der Wanne, bis ich fertig bin. Nimm das Ding weg. Ganz hinein. Bis zum Hals. Wer hat es dir gesagt? Sie selbst. Sie hat aus Versehen Zagreb erwähnt. Ich hatte ihr nur allgemein von Portugal erzählt. Also, Wie lange geht das schon? Ich sag doch, wir haben nicht... Aus mit der Sprache oder der Föhn landet in der Badewanne und du bist hinüber. Ein paar Monate. Sie ist nicht dein Typ. Du hast sie billig gefunden. Ja? Vielleicht gefällt mir jetzt gerade das an ihr. Sie gibt mir das Gefühl, etwas wert zu sein. Und ich nicht? Nein. Nie? Egal. Nein, es ist nicht egal. Denn ich denke, du hast dich verändert, nicht ich. Weil du es beruflich nicht geschafft hast. Ich hätte ICS nicht verlassen sollen. Das war's nicht. Und dazu hast du mich im Stich gelassen und bist geblieben. Wir haben erstens das Geld gebraucht und zweitens bist du nur weg, weil du dir zu gut warst, um dir von Chris was sagen zu lassen. Ach, der Mann ist eine Flasche. Das ist er nicht. Und, wie lange schläfst du schon mit ihm? Chris Hughes ist ein Kotzbrocken. Ja, und trotzdem geht man nach dem Büro mit ihm trinken, was? Ich habe nur nichts gesagt, weil ich dir nicht den willkommenen Anlass geben wollte, loszutoben. Im Übrigen brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen, er ist auch erledigt. Nur, dass er im Gegensatz zu dir wenigstens einmal etwas auf die Beine gestellt hat. Ja, jetzt reizt's mir. Du bleibst da drin. Warum willst du mich aufhalten? Du musst den Vorteil sehen. Gleich bist du mich los. Für immer. In 3 Stunden geht meine Maschine. Können wir uns also jetzt auf eine zivilisierte Weise trennen? Du glaubst im Ernst, ich lasse dich mit meiner ganzen Kohle durchgehen? Ich bin nicht so tüchtig wie du. Das sagst du ja selbst. Ich muss mich auf andere Weise durchs Leben schlagen. Rebecca und ich wollen uns in Portugal eine kleine Bar kaufen. Fabelhaft! Nachdem du sowieso schon 7 Jahre bei mir schmarotzt hast. Wer hat denn den Laden in Gang gehalten und dafür gesorgt, dass wir was zu beißen hatten, während du nur große Reden geschwungen hast? Nein, mein Freund, das wird nicht passieren. Du kannst es nur nicht mehr ändern. Oh doch. Auch ich habe schon meine Maßnahmen ergriffen. Ich fliege ab heute Abend. Ich, nicht du. Susan, habe ich bereits gesagt, dass du nachkommen willst und dass wir uns am 2. Weihnachtsfeiertag in Portugal treffen. Bitte? Sodass, wenn du nicht eintriffst und ich mich besorgt erkundige, ein wenig nach dir geforscht werden wird, bis sie natürlich irgendwann die Haustür aufbrechen und feststellen werden, dass du tragischerweise einem Unfall zum Opfer gefallen bist. Das kann ich mir ehrlich gar nicht vorstellen. Dann fängst du besser sofort damit an. Du bleibst. Viel springt da zwar nicht, ist für mich, aber ich bekomme wenigstens wieder, was mir sowieso gehört. Mach was? Hör mal, Abby, so war das überhaupt nicht gemeint. Doch, leider. Leider. Denn es war einmal, dass ich dich geliebt habe. So ist das Leben. Wenn es mit dem Venture-Programm geklappt hätte, wäre ich der Spitzenmann von ICS. So muss ich mir einen neuen Job suchen, haben sie mir passend zu Weihnachten nahegelegt. Ich breche schon meine Zelte ab, wie du siehst. Aber wie geht es denn bei dir, Abby? Das muss ja ein schöner Schock gewesen sein mit Patrick. Was, ja. Danke, es geht. Ja, mach's gut. Wenn du meine Schulter zum Ausweinen brauchst. Danke, deine bestimmt nicht. Hi, Abby. Hi, Rebecca. Wie war dein Weihnachten? Ruhig. Als er am Flughafen nicht erschienen ist, was hast du denn da gedacht? Dass er sich entschlossen hat, bei mir zu bleiben? Was? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Du wolltest doch nach Sagres. Sagres? Wieso? Ich habe doch nichts von Sagres gesagt. Na, dann muss ich mich verhört haben. Sie hörten Die Weihnachtsüberraschung, Kriminalhörspiel von Tony McHale, aus dem Englischen von Nikolaus Schafnick. Es sprachen Patrick Jackson, Rainer Bock, Abby Jackson, Andrea Hörnke-Tries, Susan, Barbara Zichel, Rebecca, Yvonne Devrient, Chris Hughes, Gerd Andresen, ferner Sophie Basse, Rudolf Guckelsberger, Markus Hoffmann, Charles Wirz und Reinhard Zobel. Ton Karl-Heinz Stoll, Schnitt Waltraud Gruber, Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller, Musik Matthias Thoreau, Regie Reinhard Zobel. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1997. Dramaturgie Eckehard Skorupa. Heiligabend und Silvester entfällt das Kriminalhörspiel. Am 7. Januar in SWR 1 um 23.05 Uhr senden wir den ersten Teil der Hörspielbearbeitung Endstation Venedig von Donna Leon.